Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Diesmal live von der Gamescom 2015. Da ich natürlich nicht alleine hier bin, habe ich wieder jemanden mitgenommen. Und zwar den guten Zormaniac. Hallihallo. Wir sind hier live auf der Gamescom 2015, weil ich mich entschieden habe, da ich letztes Jahr nichts dazu gemacht habe, mache ich dieses Jahr eine kleine Kaboom-Folge. Und ja, also es ist meine zweite Gamescom und ich finde es großartig hier. Ich liebe es, ich liebe die Atmosphäre, die Leute. Es ist so gut, aber so laut. Oh ja. Wir haben uns einige Sachen angesehen. Also, wir werden jetzt ein bisschen über die Spiele reden, die wir so gesehen haben. Ich würde sagen, wo fängst du an? Ja, super, ich muss jetzt anfangen. Also, was habe ich gesehen? Ich habe ein Brett vor dem Kopf. Ich hab Fallout gesehen, Fallout 4, die Präsentation. Die habe ich auch gesehen. Just Cause 3 habe ich gesehen, habe ich angespielt. Homefront Revolution haben wir gesehen und angespielt. Ich habe die Final Fantasy 15 Demo angespielt. Okay, du hast deutlich mehr gespielt als ich. Ich habe Guitar Hero gespielt. Ich habe Mighty Number 9 gespielt. Ja, das habe ich auch gespielt, ist klar. Das haben wir eingerichtet. Ja. Lost Horizon 2 habe ich gespielt. Dann habe Destiny, das neue Add-on zu Destiny habe ich gespielt. Großartig. Die Fallout Präsentation auch gesehen. Angeschaut, ja. Zu spielen gab es leider nichts da, aber dafür ein Gameplay-Video. Egal, da reden wir gleich drüber. Ich habe relativ wenig gespielt, fällt mir gerade selber auf. Es ist so laut hier, das glaubt man. Also man versteht sein eigenes Wort nicht, aber es ist halt, es ist typisch Gamescom, es ist, ich liebe es. Ich finde die Atmosphäre so genial. Ja, du brauchst, also für die Folge brauchst du dir jetzt keine Sorgen, um die Hintergrundmusik zu machen. Absolut nicht, nein. Du brauchst schon nichts im Hintergrund abspielen. Ich meine, du hast schon jede Menge Hintergrundgeräusche. Oh ja. Wie gesagt, fangen wir an, ich würde sagen, mit Fallout 4. Ja, dann können wir uns direkt in die Haare kriegen. Das ja, ist wunderbar. Weil ich habe die Präsentation gesehen und ich fand's absolut langweilig. Ich fand's absolut geil. Ich weiß nicht, mir hat es nicht gefallen. Ich hatte damals meinen Spaß mit Fallout 3 und New Vegas, aber Fallout 4, ich weiß nicht. Es ist, für mich sieht es aus wie ein ordinärer, vor allem viel zu buntes Fallout. Nein, gar nicht, das ist geil. Es ist viel zu bunt, es ist nicht mehr so grau. Ja gut, es ist ja gut, dass es nicht mehr so grau ist, ja, aber ich weiß nicht. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, was du gegen das Spiel hast. Bin nicht überzeugt von dem. Für mich sieht es aus wie ein ordinärer, langweiliger Shooter. Nein, für mich sieht es aus wie ein ordinärer, geiler Shooter. Das Problem ist, das, was sie gezeigt haben, zum Beispiel, dass man im Supermarkt ist und so weiter, du hast das schon gehabt in Teil 3. Das ja. Ist im Prinzip genau dasselbe. Ja. Das, ich weiß nicht, das ist für mich nichts Neues. Also mit dem Argument kannst du aber 90% der Spiele hier auf der Messe in ja, stimmt schon. Also, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Ich fand es nicht. Ich fand es irgendwie absolut nicht interessant. Ich find's total super. Also wie gesagt, ich bin Fallout-Fan und so weiter. Ich liebe Fallout und ich werde das auch kaufen, und sobald es im Deal ist. Wie gesagt, ich gebe doch keine 300 Euro für eine Pip-Boy aus oder so. Nein, das ist Bullshit. 150 oder was? Ich find's ehrlich gesagt, also echt absolut nicht meins, aber geben dir einen Spaß, macht warum nicht. Ja, mir zum Beispiel. Ich fand's absolut ungesund. Kommen wir zum nächsten, was ich gesehen habe, das war Just Cause 3. Ja, das hat mir zu lange gedauert, so lange wollte ich nicht mehr warten. Die haben mich einfach durchgelassen. Ich habe den Fast Pass, ich habe den normalen Pass gezeigt von Deep Silver. Ja. Die haben mich durchgelassen. Wieso haben die dich durchgelassen? Ich habe keine Ahnung. Ich fand's super. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Ich habe es angespielt. Okay. Leider nur zwei Zerstörungsmissionen und zwei Wingsuit-Missionen, die relativ langweilig waren. Okay. Aber es ist Just Cause. Chaos verursachen, Explosionen verursachen, mit Fallschirm und Jinx hier durch die Gegend fliegen. Es sieht cool aus, sieht aus. Es sieht halt besser aus als Teil 2. Wird witzig. Freue mich drauf, wird es auf jeden Fall. Ja gut, bei mir ist es halt, Gamescom ist das Spielen ist für mich nur ein Bonus auf der Gamescom. Deswegen bin ich da gar nicht mehr so wild. Dass ich sehe es zum Beispiel nicht ein, zwei Stunden für ein Spiel anzustehen, nur ja, um es mal stimmt, zu zocken, ja, wenn ich es in drei Monaten sowieso kaufen werde. Ja, wie zum Beispiel Guitar Hero, das wollte ich ausprobieren, aber vor der... Ich wollte so ein scheiß T-Shirt haben. Mir geht es da eher um die Kuddel. Vor dem Ding wollte ich es tatsächlich ausprobieren. Ich wusste ja nicht, dass es da drin nochmal weitergeht mit der Warteschlange. Das habe ich mir noch auch gesehen. Ja, ich kam da rein und dachte mir so, wow, die Schlange ist zu lang, ich gehe raus. Vergiss es, mach ich nicht. Bei Destiny dagegen habe ich es durchgezogen. Guitar Hero, muss ich allerdings sagen, die haben jetzt einen neuen Controller. Okay. Vorher hattest du ja nur diese vier Tasten. Jetzt hast du tatsächlich, also normalerweise, bei dem alten Guitar Hero, also ich mochte eigentlich nur das dritte, Guitar Hero 3. Ja. Bei dem alten Guitar Hero hattest du ja vier Tasten nebeneinander und dieses Anschlagding. Jetzt hast du oben zwei, drei Tasten, glaube ich sogar, und unten drei Tasten. Du musst also quasi nicht nur die Griffe, also nicht nur die Bündel wechseln, sondern quasi auch die Seite, okay, mehr oder weniger. Das heißt, hier ist ein bisschen realistischer. Ein bisschen. Okay. Ja, wie gesagt, das ist immer noch Guitar Hero. Ich weiß nicht, Guitar Hero fand ich nie interessant. Ich wollte es ausprobieren, Schlange war zu lang, hab's dann gelassen. Ja, gut, okay. Ich hab's ausprobiert, hab zwei T-Shirts und zwei von diesen komischen Schlüsselbanddingen. Ja. Ja, dafür ist die ganze Zeit auch gut. Goodies sammeln, Nässe Babes. Wie gesagt, bei Destiny habe ich es durchgezogen, die Schlange war kurz. Ich dachte mir, hey geil, ich brauche nicht lang warten. Von wegen. Halbe Stunde in der einen Schlange gewartet, 20 Minuten, und dann kam ich rein und dachte mir, geil, gleich geht's los. Von wegen. Ich durfte dann nochmal 20 Minuten warten. Musste mir furchtbar gedrehte Videos anschauen über so komische Livestream-Dinger. Ja, ja. Und grauenvoll. Absolut grauenvoll. Danach gab es eine Präsentation zum neuen DLC, was ich sehr geil finde, weil ich mag Destiny, ich spiele das echt gern. Das ist super. Danach durften wir auch eine Runde mit den neuen Klassen spielen, mit den neuen Waffen spielen. Fand ich gut, werde ich mir holen. Und es gab ein T-Shirt und ein Red Bull umsonst, why not? Ich find's geil. Okay. Ich freue mich drauf. Ja, wie gesagt. Hast du Battlefront anspielen können? Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, kam ja auch nicht durch. Also ich wollte es probieren. Ich habe mich vor den TIE Advance gestellt und habe ein paar Fotos geschossen, aber ich muss ehrlich sagen, dafür warte ich keine drei Stunden. Ja, stimmt, ja, das war echt. Heute ist Fachbesuchertag, macht mal morgen. Ja, morgen, heute, also wir sehen ja hier am Fachbesuchertag, das heißt, es ist eine Scheiße viel los, aber morgen wird es ja richtig übel, weil morgen wird es brutal. Die stehen sich morgen auf den Füßen. Das ist nichts, aber auch gar nichts gegen Samstag. Richtig, das stimmt bei euch. Ich war schon samstags hier, also bei Osterweise, das ist meine vierte Gamescom. Ja. Für mich ist der Zauber ein bisschen raus aus dem Ganzen, aber das ist einfach so. Je mehr Gamescoms, desto. Ich komme nur noch für die Messe, Babes, und ja. Ja, egal. Für die Goodies. Also, wir haben beide auch Mighty No. 9 angespielt, was wir natürlich auch eingerichtet haben. Ich finde es. Das heißt, wir haben nichts mit dem Spiel zu tun, wir haben einfach nur die Software gestartet und die PCs so ausgerichtet, dass man die Dinger spielen kann mit Sound und so weiter. Genau. Also wir haben es jetzt nicht programmiert, oder? Nein, absolut nicht. Nein. Denkschreiter würde ich nicht haben. Es ist interessant. Es ist ja von dem ursprünglichen Erfinder von Mega Man. Und der wollte halt mit Crowdfunding, hat er halt so ein Spiel zusammengekriegt. Und es ist cool, es ist interessant, es ist wie die alten Mega Man-Teile, bockschwer. Ist echt gut. Ich würde es mir, also ich bin gespannt, wann es rauskommt. Wenn es rauskommt, wird es wahrscheinlich tatsächlich cool. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Okay. Weil ich mag die alten Mega Man-Dinger, ich habe alle gespielt, ich finde die cool. Ja, das kommt aber, glaube ich, nur für Konsole, oder? Nee, das ist für PC. Tatsächlich? Oh. Für PC und gängige Konsolen, soweit ich gehört habe. Achso, wofür ich auch fast 40 Minuten gewartet habe, war für World of Tanks. 40 Minuten für World of Tanks? 2x20 Minuten oder 2x15, eine Stunde oder 40 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Für World of Tanks so lange? Ja. Oh, okay. Weil World of Tanks die besten Goodies auf der ganzen Messe haben. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Du kriegst eine komplette Tasche, du kriegst ein T-Shirt, das einzige XXL-T-Shirt, das ich hier bekommen habe. Die haben ihre Zielgruppe nicht verstanden. Nein, Zocker sind fett, haben keine Hüfte. Ja, das von Destiny war vor, das ist large. Leute, ihr versteht eure Zielgruppe nicht. Nee, absolut nicht. Also die Leute, die mit mir in der Reihe standen, denen passt auch kein large. Uns haben die halt vorher gefragt, da hast du halt so eine Karte gekriegt mit XXL drauf. Und der hat die ersten 6, 7, 8 Leute haben alle XXL. Ja, Leute, also, Liebe Gamescom-Leute, falls ihr das hören solltet, aus anderem Grund auch immer, wir Gamer sind meistens nicht gerade die dünnsten. Genau. Als Tipp. Ich wollte mir tatsächlich Deus Ex Mankind anschauen. Dann stand ich an dem Stand, leider war nichts los, alles leer, stellte ich mich dahin und sagte, ja, so ungefähr dreiviertel Stunde wartet sich so. Warum? Ja, wir machen das so, wir machen zwei Shows. Wir machen die erste Show ist Hitman, die zweite Show ist Deus Ex Human Mankind. Ich dachte, das ist bescheuert. Mankind Divided heißt es. Ha? Mankind Divided heißt es. Egal. Revolution war der Teil der Show. Wie gesagt, ich fand es bescheuert. Weil, wenn du zwei große Sachen zu zeigen hast, ja, dann macht's doch parallel. Macht's doch parallel und nicht abwechselnd, das ist doch Blödsinn. Total gaga. Das ist total Blödsinn. Und ich muss ja jetzt sagen, ich warte keine anderthalb Stunden. Wie lange war das jetzt? Anderthalb Stunden? Anderthalb Stunden, ja. Bescheuert. Vor allem, was komplett Blödsinn ist, halt den Scheiß. Ihr habt vier oder fünf Stände mit Final Fantasy 14, dem langweiligen Online-Spiel. Warum nicht zwei fette Stände, einer für Hitman, einer für Deus Ex? Verstehe. Aber gut, ist halt Square. Was erwartet man davon? Was hast du noch gesehen? Ich war noch in der Retro. Aber Retro würde ich sagen, machen wir gleich. Na, da war ich noch nicht. Nach unserem kleinen Gespräch stehen wir jetzt hier im Retro-Bereich und ich bin hier mit Dennis Paula. Hallo. Und zwar bei dem Stand der Return. Kannst du uns darüber was erzählen? Genau, wir sind hier bei dem Return-Magazin. Das Return-Magazin ist eine Zeitschrift mit dem Thema Faszination klassische Computer und Konsolen. Das heißt, wir berichten über neue Sachen für die alten Geräte, also Atari 8-Bit, C64, Amiga, PlayStation, Super NES, Mega Drive. Für all diese Sachen gibt es immer noch regelmäßig neue Sachen. Für den C64 zum Beispiel erscheinen jedes Jahr Dutzende neue Spiele, auch auf Modul, in Schachtel und so weiter. Hier gerade auf der Messe sind Sachen neu erschienen. Wir haben eine Demo von dem neuen C64 Adventure. Karen and the Tangled Tentacles haben wir hier exklusiv, wird hier präsentiert. Es gleich mal gucken. Genau, also es sind ganz viele neue Sachen und darüber berichten wir im Return-Magazin. Ja, wir bringen auch mal Hintergründe zu Firmen, Firmenporträts und sowas und eben auch Tests von neuen Spielen und was sonst so an neuen Sachen gibt. Das finde ich großartig, weil ich bin ein sehr großer Fan von solchen Retro-Spielen. Also ich spiele sowas selber gern und es ist super, dass so eine Szene nie ausstirbt, finde ich großartig. Ja. Dass sowas nie untergeht, finde ich super. Ja. Ey, absolut super. Es gab ja auch zwischendurch so ein bisschen Durststrecke, aber das, in den letzten Jahren hat sich da wirklich viel getan. Also gerade für C64 und Atari 8-Bit-Computer jede Menge und jetzt kommt auch wieder immer mehr Amiga-Sachen. Na, jetzt sind bist du bestimmt nicht ganz unschuldig dran, dass so immer mehr Amiga-Sachen kommen, oder? Naja, ich bin sehr froh darüber, sagen wir es so. Genau. Das war auch meine erste Freundin, die 500. Ja, genau. Amiga 500, die Freundin 500. Genau. Es ist wirklich cool. Ja, doch dein Magazin, also euer Magazin, ist es dein Magazin? Nee, ich bin nur der Amiga-Redakteur. Der Herausgeber ist der Frank, der läuft auch hier irgendwo rum. Sehr interessant, sehr cool. Ich werde das auf jeden Fall weiterleiten, ist klar. Ich auch. Werde ich auch ein bisschen was noch darüber berichten. Also ich finde es super. Ich finde das echt cool. Seit Ausgabe 21 gibt es uns auch am Bahnhofskiosk. Also, wer da Interesse hat, kann da einfach mal vorbeischauen bei dem Zeitschriftenhändler seines Vertrauens. Alles klar. Ich gebe auf jeden Fall die Empfehlung, holt euch die Return, wenn ihr auf solche wunderbaren alten Spiele steht, so wie ich und wie du nennst. Vor allem für uns alte Säcke, also du bist jetzt kein alter Sack, ja, ich bin ein alter Sack. Du bist älter, ne? Oder? Ich bin noch älter als du, ja. Also ein Monat oder zwei, genau. Oder so war das. Und es ist für mich einfach, also wenn ich so einen Amiga 500 sehe, weil gut, du hast die Dinger zu Hause liegen, aber ich habe so ein Ding dann, gut, jetzt letztes Jahr gesehen, aber davor irgendwie 20 Jahre nicht gesehen. Das ist halt Kling schon mit 14. Ja gut, das einzige Retro, mit dem ich aufwarten kann, ich habe diesen uralten Nintendo, also diesen Game Boy, ja. Den habe ich noch und mein altes Super Nintendo habe ich noch. Das ist das einzige Retro, was ich glaube. Aber auch dafür versteht's. Ja, auch dafür erscheinen immer noch sehr, sehr, sehr viele neue Spiele. Genau, also für das Super NES erscheint jetzt zum Beispiel gerade It Came From The Desert. Die Konsolenvariante, die sollte schon damals erscheinen, ist jetzt tatsächlich erschienen. Also lag lange Jahre brach quasi. Und die Handlung wurde auch nochmal angepasst, um quasi direkt Anschluss zu haben an den It Came From The Desert Film, der nächstes Jahr kommen soll. Es kommt ein Film zu It Came From The Desert? Das ist ja geil. Ich krieg nichts mehr mit. Das hört sich ziemlich cool an. Das ist super. Also ich bin da, das Spiel spielt ja in den 50ern. Der Film, der soll in der Jetztzeit spielen, aber ich habe so einen Teaser habe ich schon mal gesehen und das sah schon ganz gut aus. Also ich bin mal sehr gespannt. Aber, ja, quasi Themenwechsel, sorry, hast du bisher nur den Bereich hier gesehen oder hast du also von der Gamescom im Prinzip noch gar nichts mitbekommen? Nein, wir haben ja jetzt erst den ersten Tag, ich habe jetzt mir diese Halle angeguckt, also wir sind ja hier in der Retro Gaming Arena. Genau. Das ist übrigens die ruhigste Halle der kompletten Gamescom. Oh ja. Ja, hier ist ja Family and Friends Bereich. Ja. Genau, also es gibt halt hier noch andere Stände, wo alte Rechner stehen, wo auch zum Teil neue Sachen, auch Hardware-Projekte gezeigt werden. Da stehen ein paar ganz interessante Sachen. Das hinten sind doch die Leute, die selber Simulatoren bauen, oder? Genau, direkt nebenan sieht man jetzt gerade einen Stand, wo Schüler Simulatoren bauen, also mit 3D-Brillen und wo man sich auch richtig reinsetzen kann. Letztes Jahr gab es auch, die haben sie jetzt glaube ich diesmal nicht dabei, so einen Superhelden-Simulator, wo man so Superman-mäßig fliegen kann und so. Oder Rocketman war das glaube ich. Genau. Mann, was waren wir doof? Wir haben nur Rohrbomben gebaut und uns ja auf dem Feld hochgehen lassen. Ja, ansonsten gibt es natürlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Da ist muss auch ich gleich nochmal, die ist ganz wichtig, weil die sind immer da. Die genau. USK ist auch hier. Die USK, ja, stimmt, ja, die USK ist auch hier. Ja, vierpfeile.de ist hier mit Tanzspielen. Was? Boah, vierpfeile.de, das ist eine Community für so Tanzspiele, Dance Stage, sowas. Ja, nix. Müssen wir hin? Ja, total. Genau. Yay. For Amusement Only, glaube ich, ist da hinten mit alten Arcade-Maschinen. Hab ich gesehen, den Klassikern. Da ist ein Dr. Who-Flipper, den fand ich sehr geil. Da habe ich ein Foto von ihm. Da ist ein Dr. Who-Flipper. Ehrlich? Muss ich dir gleich mal zeigen. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Wie gesagt, wir werden uns noch ein bisschen hier in der Ritual umsehen. Ich danke dir, Dennis. Ja, sehr gerne. Gespräch. Sehr cool. Danke, dass wir dich überfallen durften. Und ich werde mir die Return auf jeden Fall mal ansehen. Auf jeden Fall. Alles klar. Okay. So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, wir sind zu einem kleinen Entschluss gekommen, unsere Sendung jetzt zu beenden. Ja, das war's leider. Das war's leider, das ja. Das ist leider gewesen. Wir haben aufgehört. Nein, Quatsch. Wir machen auf jeden Fall weitere Folgen. Aber es ist für heute erstmal Schluss, weil es gibt so Unmengen viel zu sehen, was ihr auch an den ganzen Bildern sehen werdet, die ich natürlich auch posten werde. Ich finde es aber lustig für einen Audio-Podcast, es gibt so viel zu sehen, Leute. Ja, wenn ihr das nur sehen könntet, das wäre so... Ja. Wie gesagt, ich hatte meinen Spaß hier. Ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hingehen, weil ich, wie gesagt, öfters gesagt, ich mag das Ambiente, ich mag die Leute, ich mag die Location, ich mag Köln. Ich hatte meinen Spaß, ich hoffe ihr auch und sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Was zum Teufel? Kapum, Junge!